Ja, dann fange ich mal an. Also so das Problem, das ich jetzt so mit dem Vortrag habe, das ist das, dass ich den eigentlich, also drei Viertel von dem referiere ich im Grunde genommen seit 1997. Die Karlsruher waren dann noch dabei bei diesem Krisenseminar, wo ich diesen Aufsatz schon, dieses Referat schon gehalten habe. Und ich habe das halt irgendwie auch schon in x Städten gehalten. Und ich habe mir halt auch überlegt, soll ich das dann eigentlich jetzt machen hier in dem Rahmen oder nicht. Aber wir haben halt auch gesagt bei der Vorbereitung, dass es halt ein bisschen empirienäher sein soll und nicht so sehr theoretisch. Und ja, also das mit dem Thema Geschlechterverhältnisse, Globalisierung beziehungsweise Verwilderung des Patriarchats, das ist halt nun mal mehr so auf der soziologischen Ebene angesiedelt. Und darum habe ich mich da halt jetzt dazu entschlossen, das doch zu machen. Und dann zum Schluss noch, der Schlussteil, da gehe ich dann noch so auf Queer Politics und Queer Theory ein, wo ja in letzter Zeit immer so behauptet wird, ja, man müsse irgendwie so diese marxische Kritik unbedingt mit der Queer-Theorie und Politik irgendwie vermanschen. An dieser Queer-Politik und Queer-Theorie ginge nichts vorbei. Ja, dann fange ich mal an. Ja, also wie gesagt, mein Thema ist der Zusammenhang Geschlechterverhältnisse und Globalisierung. Zu dem Thema sind in den letzten 15 Jahren etliche Arbeiten erschienen. Und in neuerer Zeit erlebte auch die marxische Theorie neben den immer noch wohlgelittenen dekonstruktivistischen Ansätzen eine Renaissance. Ich stelle also so dieses Thema Geschlechterverhältnis und Globalisierung freilich, also so in den Kontext dieser Wertabspaltungskritik und rekapituliere zunächst einmal irgendwo so holzschnittartig, also so zentrale Momente dieser Kritik. Also gemäß dieser Wertabspaltungstheorie prägen nicht allein der Wert bzw. der Mehrwert und die abstrakte Arbeit die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus wesentlich. Vorher wurde vor allem für den Gebrauch produziert, sondern es findet auch eine geschlechtsspezifische Abspaltung statt. Für die Reproduktionstätigkeiten, Haushalt, Kindererziehung, Pflegetätigkeiten im Privatbereich sind die Frauen zuständig. Für die öffentliche Sphäre, Erwerbsarbeit, Politik, Wissenschaft und so weiter, die Männer, wobei beide Sphären überhaupt erst in der Neuzeit entstanden sind. Es geht nun darum, aus einem Euro zwei zu machen. Gebrauchsdinge in Waren und lebendige Arbeit in abstrakte, tote Arbeit zu verwandeln. In diesem Zusammenhang werden auch gewisse Eigenschaften und Haltungen der Frau in Anführungsstrichen zugeschrieben und in sie hineinprojiziert. Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakter und Verstandesschwäche und Ähnliches. Der Mann hingegen steht in der Moderne für Durchsetzungskraft, Intellekt, Charakterstärke und so weiter. Frauen werden mit Natur, Männer mit Kultur identifiziert. Der Wert in diesem modifizierten Sinne und die Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Keines ist des anderen Ursprung. Diese Bestimmung ist freilich nicht so zu verstehen, dass das Patriarchat in den aufgespaltenen Sphären Öffentlichkeit und Privatheit sitzt gewissermaßen. Vielmehr geht das Wirken der Wertabspaltung durch alle Ebenen und Bereiche, somit auch durch die verschiedenen Ebenen der Öffentlichkeit. Frauen waren schon immer auch in öffentlichen Sphären anzutreffen. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier, indem sie zum Beispiel im Erwerbsleben eine untergeordnete Stellung einnehmen. Auch ist damit nicht gemeint, dass die Individuen in den geschlechtstypischen Verhaltensmustern bzw. Kulturmustern einfach aufgehen. Vielmehr ist von einer Dialektik von Individuum und Gesellschaft auszugehen. Dabei geht keine und keiner in den kapitalistisch-patriarchalen Konstruktionen einfach auf, Andererseits kann sich aber auch keiner und keine ihnen entziehen. Demgemäß ist mit Wertabspaltung das gesellschaftliche Formprinzip überhaupt gemeint. Das heißt, diese Theorie ist auf einer theoretischen Metaebene angesiedelt. Es kann nicht umstandslos auf einer empirischen Ebene eingelöst werden. Aber auch in diesem modifizierten Sinne reicht das Marx'sche Kategoriensystem für die theoretische Erfassung des asymmetrischen Geschlechterverhältnisses nicht aus. Ebenso müssen die sozialpsychologische und die kulturell-symbolische Ebene berücksichtigt werden. So lässt sich zum Beispiel über die Analyse religiöser, theologischer, wissenschaftlicher und so weiter Diskurse zeigen, wie sich kollektive Vorstellungen herausbilden, was Männer und Frauen in der männlich dominierten Moderne sind. Mit einem psychoanalytischen Instrumentarium lässt sich etwa erschließen, welche Konsequenzen es hat, dass im Gegensatz zu Mädchen beim männlichen Kind eine Desidentifikation mit der Mutter stattfinden muss, um eine eigene Identität zu gewinnen. Das ist, was mit einer Abspaltung und Abwertung des Weiblichen einhergeht. In diesem Zusammenhang gehe ich von der Existenz eines androzentrischen gesellschaftlichen Unbewussten in dem Sinne aus, dass die Abspaltung, Verdrängung des Weiblichen, die Inferiorsetzung der realen Frauen und die Existenz männlicher Dominanz tief in der Psyche der patriarchal-kapitalistischen Individuen verankert sind. Ja, dass die Abspaltung eben als gesellschaftlich-kulturelles Grundmuster und soziopsychischer Mechanismus den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang wesentlich bestimmt. Noch im Verfall des wahnproduzierenden Patriarchats, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und die Individuen aus ihren traditionellen Rollen freigesetzt werden, ist so eine Minderstellung von Frauen und eine andere Situiertheit als bei Männern ausmachbar, wie ich noch zeigen werde. Ziel der Wertabspaltungstheorie ist nun die Aufhebung von Wert, abstrakter Arbeit und Abspaltung. Vielleicht machen wir die Tür doch. Ja, das wäre der kleine Feministin, ich höre es genau raus. Ja. Die hat sich umgeschaut und gesehen, da sitzen ja lauter Männer. Also nochmal. Noch im Verfall des wahnproduzierenden Patriarchats, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und die Individuen aus ihren traditionellen Rollen freigesetzt werden, ist so eine Minderstellung von Frauen und eine andere Situiertheit als bei Männern ausmachbar, wie ich noch zeigen werde. Ziel der Wertabspaltungstheorie ist nun die Aufhebung von Wert, abstrakter Arbeit und Abspaltung inklusive ihrer postmodernen Metamorphosen. Selbst dann, wenn global gesehen davon auszugehen ist, dass die patriarchal-kapitalistische Entwicklung nicht überall gleichförmig stattgefunden hat, bis hin zu der allerdings selten anzutreffenden Verhältnissen, also so von geschlechtssymmetrisch verfassten Gesellschaften, muss die Wertabspaltung als Basisprinzip des wahnproduzierenden Patriarchats angenommen werden, das traditionelle Strukturen nicht unbeeinflusst lässt und sie umkrempelt. Was allerdings nicht heißt, dass deswegen überall uniforme Geschlechterverhältnisse bestehen, sondern es gibt natürlich irgendwie auch lokal und in verschiedenen Weltgegenden mischt sich ja das so dieses Moderne sozusagen und dieses Traditionelle und macht das so ein eigenes Amalgam dann aus. In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass sich das Geschlechterverhältnis selbst innerhalb der modernen Geschichte nicht immer gleich darstellt. Erst im 18. Jahrhundert bildet sich das moderne System der Zweigeschlechtlichkeit heraus und kam es zu einer Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen sagt, verbunden mit dem Aufstieg der abstrakten Arbeit. Vorher wurden Frauen dagegen eher als gewissermaßen bloß andere Variante des Mannseins betrachtet. Deshalb wird in den Sozial- und Geschichtswissenschaften auch mittlerweile von der Institution eines Eingeschlechtmodells ausgegangen. So sah man etwa in der Vagina einen nach innen gestülpten Penis, wie Lacœur herausgearbeitet hat. Obwohl Frauen auch schon damals, also in der Vormoderne, als minderwertig galten, hatten sie über informelle Wege noch viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, solange sich eine Öffentlichkeit im großen Maßstab noch nicht herausgebildet hatte. Der Mann hatte in vormodernen Gesellschaften eher eine symbolische Vorrangstellung, wie Heinz Honegger zeigen. Frauen wurden noch nicht ausschließlich als Hausfrau und Mutter definiert. Der weibliche Beitrag zur materiellen Reproduktion wurde in agrarischen Gesellschaften ähnlich wichtig erachtet wie der des Mannes, wie Honegger ebenfalls zeigen. War das moderne Geschlechterverhältnis mit den entsprechenden Geschlechterzuweisungen zunächst auf das Bürgertum beschränkt, so breitete es sich mit der Verallgemeinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle Schichten aus, mit einem letzten Schub in den fordistischen 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Wertabspaltung ist somit keine starre Struktur, wie sie etwa bei manchen soziologischen Strukturmodellen anzutreffen ist, sondern sie ist ein Prozess. Sie ist nicht als statisch und immer als dasselbe zu begreifen. In der postmodernen Globalisierungsära zeigt sie wiederum ein neues Gesicht, und damit wären wir jetzt beim eigentlichen Thema. Bei meinen Ausführungen zu dem Thema orientiere ich mich zum einen an den Ausführungen von Irmgard Schulz. Am letzten Kapitel ihres Buches Der erregende Mythos vom Geld, 1994, und auch an Christa Wichterichs Bändchen Die globalisierte Frau. Also es ist so, dass ich da eigentlich grundsätzlich seit dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe, also 1997, da strukturell großartig was verändert hätte. Deswegen kann ich ja diesen Aufsatz auch ständig irgendwie recyceln als Referat. Ja. Also bei Schulz analysiert vor dem Hintergrund von Globalisierungsprozessen einem damit zusammenhängenden veränderten Zeitverständnis und Umgang in der Postmoderne sowie der Entwicklung des schnellen Geldes durch Spekulationstätigkeit in den 1980er Jahren neuartige Tendenzen der Individualisierung und Modifikation im Geschlechterverhältnis. Eine ihrer Hauptthesen lautet nun, die durch die Anwendung von Computertechnologien möglich gewordene Globalisierung und die damit einhergehende Tendenz zur Individualisierung führen, wie sie mit Christa Wichterich sagt, zu einer Feminisierung der Verantwortung im sozialen und ökologischen Bereich. Dies zeigt Schulz vor allem anhand von Jamaika auf. Wie in etlichen Drittweltländern wurde Jamaika in den 1980er Jahren zu einer Strukturanpassungspolitik gedrängt. Die Konsequenz für Frauen war, dass sie massenhaft Einkommen und gemischte Existenzformen verloren haben, zum Beispiel durch die Schließung unrentabler Kleinbetriebe, in denen vor allem Frauen tätig waren. Zum Teil arbeiteten Frauen jetzt in der nun eingerichteten Freihandelszone im Hafen von Kingston zu schlechteren Arbeits- und Lohnbedingungen. In Jamaika verfügen 70% aller Frauen unter 25 Jahren über kein regelmäßiges Einkommen. Davon hatten wiederum 80% überhaupt noch nie die Möglichkeit, regelmäßig zu arbeiten. Sie verfügen auch über keine Ausbildung. Insgesamt sind jedoch 2/3 aller Frauen erwerbstätig. Für Schulz drückt sich hierin eine Tendenz, eine allgemeine Tendenz aus. Frauen werden zunehmend in den Weltmarkt integriert, ohne jedoch eine eigene Chance zur Existenzsicherung zu erhalten. Sie spricht deshalb auch von einer Jamaikanisierung der sozialen Verhältnisse. Durch die Strukturanpassung verschärften sich die Existenzbedingungen in Jamaika. Die Lebenshaltungskosten und die Mieten stiegen horrend. Die Gesundheitsversorgung wurde schlechter und teurer und vieles mehr. Frauen betrifft diese Verschlechterung in spezifischer Weise. Denn sie müssen nun, so Schulz, Zitat, den staatlichen Sozialabbau wie die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ausgleichen. Also ich lese jetzt nicht immer die Zitate, die Anführungsstriche mit, weil ansonsten wird es irgendwie zu umständlich für die Hörer, Zuhörer. Selbsthilfeinitiativen in der dritten Welt werden vor allem von Frauen getragen. Männer halten sich dagegen zurück. Auch in der ersten Welt kann eine Ökologisierung weiblicher Tätigkeiten festgestellt werden. So spricht Schulz geradezu von einem Frauen- und Müllsyndrom hierzulande. Da sie primär für den Reproduktionsbereich zuständig sind, fällt die Aufgabe der Mülltrennung in erster Linie Frauen zu. Durch Sozialstaatsabbau, Deregulierung und Ähnliches sind in den USA und in Europa zudem auch insofern Tendenzen zu einer Feminisierung der Verantwortung zu beobachten, als Frauen nun wieder verstärkt für die Kindererziehung, die Pflege von Alten, Behinderten und Ähnliches in die Pflicht genommen werden. Gleichzeitig fallen bezahlte Tätigkeiten im Sozialbereich, die hauptsächlich von Frauen verrichtet wurden, unter den Tisch. Überhaupt grassiert seit den 1970er Jahren schon auch in den hochentwickelten Ländern das Schlagwort von der Feminisierung der Armut. Die soziale, ökologische und ökonomische Krise gehen daher mit einer sozialkulturellen Krise Hand in Hand. In der dritten Welt lösen sich großfamiliäre Zusammenhänge immer mehr auf. Die Männer gehen nun auf Arbeitssuche ins Ausland, viele Frauen als Heiratsmigrantinnen in die Städte oder ins Ausland, oder aber sie versuchen nicht selten unter unwürdigen Bedingungen, zum Beispiel als Haushaltsangestellte, für sich und ihre Familien in fernen Ländern ihr Auskommen zu finden. In diesem Zusammenhang muss auch betont werden, dass die Prostitution und der Frauenhandel seit 1989 eine neue Qualität angenommen haben. Das Resultat ist, dass die zurückbleibenden Frauen häufig Tätigkeiten übernehmen müssen, die traditionell von Männern verrichtet wurden. Es kommt also, mit den Worten von Schulz zu sprechen, zu Tendenzen der globalen Durchmischung und Flexibilisierung der Lebensformen. In Jamaika leben über ein Drittel aller Frauen in nicht-ehelichen Gemeinschaften. Die Kinder werden, unterstützt von Nachbarinnen oder weiblichen Verwandten, von den Frauen allein aufgezogen. Die Männer haben nur den Status von Besuchern. Promiskuität ist gang und gäbe. Uneheliche Kinder von verschiedenen Männern sind ein häufig anzutreffendes Phänomen. Individualisierungstendenzen werden seit den 1980er Jahren auch hierzulande festgestellt. Der verbindliche Rahmen von Ehe und Familie hat sich aufgelöst und es wurden immer mehr Frauen unabhängig von ihrem Familienstatus in den Arbeitsmarkt integriert, was im Übrigen verbunden mit einem höheren Bildungsniveau zum Beispiel, zunächst einmal durchaus einen emanzipativen Effekt natürlich hat. In diesem Zusammenhang flexibilisierten sich auch die Biografien. Dennoch sind Frauen nach wie vor primär für die Reproduktionstätigkeiten im Gegensatz zu Männern zuständig. Insofern ergeben sich für Frauen auch andere Entscheidungsmaßstäbe als für Männer, die, so Schulz, nicht lebenslang auf eine unveräußerliche Lebenserhaltungszeit verpflichtet sind. Falsch wäre es allerdings, pauschal anzunehmen, dass die Erosion traditioneller Eheformen für Frauen auch bloß emanzipativen Charakter hat, wie Christa Wichterich zeigt. Zitat: Soziale Sicherheiten gehen ebenso zu Bruch wie materielle. In den Slums von Nairobi ist Verschwinden, in Anführungsstrichen Verschwinden, zu einer ganz alltäglichen Angelegenheit geworden. Der Ehemann oder Lover geht am Morgen wortlos aus der Hütte und kehrt nicht mehr zurück. Er versucht sein Glück irgendwo anders, mit einer anderen Freundin und einem anderen Gelegenheitsjob. Kinder verschwinden, in Anführungsstrichen, in einer Welt voller Drogen, Prostitution und Kriminalität, leben in Straßengangs und tauchen vielleicht nach ein paar Monaten wieder in der Hütte der Mutter auf. Vielleicht auch nicht. Die Verrohung der Beziehungen, die Verwahrlosung des Sozialen und die Verelendung von Emotionen und Psyche sind statistisch nirgends erfasste soziale Kosten der Abwärtsspirale, in der sich mehr als ein Drittel der Bevölkerung befindet. Fürsorgeorganisationen und Kirchen beklagen in den Slums von Nairobi die Zunahme häuslicher Gewalt, in die sich der angestaute Lebensfrust kanalisiert, und eine wachsende Zahl alleinerziehender Mütter. Je mehr die Männer sich durch Migration und ihre Vielfreundinnenwirtschaft aus der familialen Verantwortung verabschieden, desto bedeutender sind für die soziale Sicherung die Bindungen zwischen den weiblichen Verwandten, aber auch die Allianzen in der Nachbarschaft. Männer haben auch Freunde, aber für sie ist das entscheidende Bindemittel der Alkohol. Zitat Ende Christa Wichterich. Schulz vermutet nun mit Maria Mies, Veronika Benhold-Thomsen und Claudia von Werlhoff, dass sich die ökonomischen Strukturen, Schattenwirtschaft und Ähnliches und die damit verbundenen Lebensformen in der Dritten Welt auch in den westlichen Ländern entwickeln. Und dies wird in der Tat heute erkennbar. Dabei rekurriert Schulz insbesondere auf den Begriff der Hausfrauisierung von Claudia von Werlhoff. Wann zum Beispiel die Frauen in Mexiko zunächst die Vorreiterinnen im Kampf für brachliegendes Land, so gingen die männlichen Landbesitzer und männliche Staatsbeamte schließlich einen Kompromiss gegen die Frauen ein. Die Einbeziehung von Frauen in den Weltmarkt kann nun so geschehen, dass zum Beispiel die hausfrauisierten Frauen in Mexiko Hausfrauenkredite erhalten. Auf diese Weise kommt zu ihrer nicht entlohnten Subsistenzarbeit auf dem Land für die Ernährung noch die entlohnte Vertragsarbeit hinzu. So wurden den Mexikanerinnen Kredite angeboten, mit denen sie für den Verkauf auf dem Markt eine bestimmte Hühnerrasse züchten sollten. Aus verschiedenen Gründen lohnte sich der Verkauf der Hühner jedoch nicht, sodass die Frauen zuletzt auch noch Schulden hatten. Dabei stellt es sich aus der Warte der Weltbank insgesamt so dar, dass die Subsistenzarbeit der Frauen auf ihren Eigenbaufeldern als Leerzeiten und Stockungen im Fließprozess der globalen Fließzeiten erscheint, so Schulz. Mit Mies und Co. geht Schulz davon aus, dass in Zukunft mit einer massenhaften Zunahme von Warenproduzenten zu rechnen ist, die lohnlos und nicht abgesichert ihre Existenz fristen müssen. Dies gilt nicht nur für Frauen, sondern ebenso für Männer. Deshalb spricht von Werlhoff auch von der Hausfrauisierung der Männer. In manchen Ländern versucht man derartigen Phänomenen des Überflüssigwerdens mit Zwangsmaßnahmen zu begegnen und der Zumutung von Zwangsarbeit Stichwort Hartz IV in der BRD. In diesem Zusammenhang wird unter dem Schlagwort Globalisierung grob umrissen meist Folgendes verstanden. Ich muss erst einmal was trinken. Nicht zuletzt bedingt durch die neuen Technologien brechen die Unternehmen aus der nationalstaatlichen Enge aus und lassen sich dort nieder, wo die Bedingungen am günstigsten für sie sind. Die Nationalstaaten konkurrieren nun untereinander in vorher nicht gekannter Weise. Global Players entstehen. Um Kapital anzulocken, werden Deregulierungsmaßnahmen durchgeführt. Steuern für die Unternehmen gesenkt, sozialstaatliche Maßnahmen und Regelungen zurechtgestutzt, Arbeitsgesetze verändert, Löhne gesenkt und so weiter. Es kommt zu einer Informalisierung der Arbeit. Ungesicherte Arbeitsplätze nehmen zu. Zeitarbeit, Outsourcing, Subunternehmertum, Heim- und Hinterhofarbeit, ein allgemeines Zulieferertum, niedrig entlohnt, unorganisiert, mit ungeheurem Arbeitsdruck breiten sich aus. Derartige Produktionsverhältnisse sind kennzeichnend für die Zeit in den 90er Jahren. So entstehen nun informations- und wissenstechnologisch qualifizierte Kernbelegschaften und eine Unternehmensperipherie gewissermaßen, die sich aus niedrig entlohnten, gering ausgebildeten, mangelhaft abgesicherten Arbeitskräften zusammensetzt, oftmals Frauen und Migranten. Dabei muss sich der privilegierte Hightech-Bereich jedoch nicht unbedingt in den hochentwickelten Ländern befinden. Siemens zum Beispiel ließ seine Computerprogramme in Indien entwickeln. Zumindest der Zeitung, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Stimmt schon. Dergestalt entstehen dritte Welten in der ersten und erste Welten in der dritten Welt. Diese Rationalisierungstendenz betrifft künftig vermutlich nicht nur den mittlerweile randständig gewordenen Produktionsbereich, sondern ebenso den Dienstleistungsbereich, dessen Expansion oft als große Chance für Frauen gesehen wird. In diesem Zusammenhang betreiben hochdotierte Computerspezialisten gewissermaßen schon immer ihre eigene Rationalisierung. Die Absturzgefahr wurde gerade beim Niedergang der New Economy vor ein paar Jahren deutlich. Trotz damit einhergehender Marginalisierungstendenzen und obwohl das Modell des Mannes als Familienernährer längst obsolet geworden ist, löst sich das hierarchische Geschlechtermodell jedoch keineswegs auf. Schulz kommentiert, Zitat, Alexis vom Denver-Clan wurde nicht nur in Kenia, Venezuela, Mexiko und Jamaika medienwirksam ausgestrahlt, sondern das Ideal der kleinen Selbstständigen, die trotz hierarchischer Geschlechterunterordnung, trotz steigendem Entzugs an autarken Reproduktionsmöglichkeiten ihre eigene Reproduktion wie die ihrer Kinder und manchmal auch noch die der dazugehörigen Männer irgendwie hinbekommt, geht rund um die Welt. Das Modell der Hausfrau ist heute nicht mehr wie im 19. Jahrhundert unbedingt durch Ehe- und Keuschheitsgebote für Frauen beschrieben. Es funktioniert nicht über die Ausmalung von Geschlechtscharakteren, sondern über die Festlegung von Funktionszuschreibungen, die, und das halte ich, also so Schulz, für den entscheidenden Ausdruck globaler Produktionsfließprozesse doppelt gefasst werden. Einmal als funktionelle Festlegung auf potenzielle Mutterschaft mit ihren ganzen Oikos-Verantwortungen und zum anderen zugleich als Festlegung auf geldentlohnte Existenzsicherung. Verantwortung für das Geld und für das Leben bzw. Überleben. Diese doppelt paradoxe Funktionszuschreibung wird im Modell Hausfrau als kleine Selbstständige ausgedrückt. Sie ist das paradoxe Leitbild globaler Flexibilisierung, soweit Schulz. Zu vermuten ist meines Erachtens jedoch, dass der Übergang zu diesem Modell ohne Verinnerlichungen bei den männlichen und weiblichen Individuen herübergekommen aus dem modern wahnförmig patriarchalen System der Zweigeschlechtlichkeit gar nicht möglich wäre, wie sich gerade auch in der als selbstverständlich erachteten Zuständigkeit von Frauen für Kinder und Haushalt zeigt, die subjektiv und objektiv unangetastet bleibt. Ohne ein noch irgendwie verinnerlichtes Bild von der guten Hausfrau und Mutter ist zum Beispiel auch keine Transformation in die gute postmoderne Müllmutti möglich, gäbe es keine Ursula von der Leyen-Chimäre und keine Ideologie des Eva-Prinzips von Eva Herrmann. Es ist anzunehmen, dass derartige nun fluide gewordene objektive und die damit verbundenen subjektiven Momente eine Art Steigbügelhalterfunktion für die Ausbildung neuer postmoderner Formen des Patriarchats haben. Regnet es? Bei Schulz klingt es hingegen so, als gäbe es eine psychische Inwendigkeit bei der Geschlechterkonstitution überhaupt nicht mehr. Schulz weist allerdings richtigerweise darauf hin, dass das Bild der kleinen Selbstständigen sich freilich kulturspezifisch jeweils anders zeigt. So gibt es zum Beispiel im katholisch geprägten Mexiko einen Macho-Kult, der in Jamaika durch die Geschichte der britischen Kolonialisierung so nicht vorkommt. Wie Schulz weiterhin herausarbeitet, gibt es neben wertvollen Formen der kleinen Selbstständigen auch unerwünschte Frauen. Dabei zeigt es sich, dass mit dem Abbau von sozialstaatlichen Leistungen eine neue Logik der negativen Definition von Frauenlebenszeiten zu finanzpolitisch wertlosen Leerzeiten sichtbar wird. Sie funktioniert als Selektion zwischen wertvollen und unwerten Frauenlebenszeiten und zeigt sich in einem flexibilisierten Muster der Geschlechterhierarchien. So zeigt sich in den USA zum Beispiel, dass Frauen längst nicht mehr über die Zugehörigkeit zu einem Ehemann sozial verortet werden, sondern da dies nach Kriterien der ethnischen Zugehörigkeit geschieht und der Zugehörigkeit zu einem finanzkräftigen Nationalstaat. Darin drückt sich die Globalisierung aus. Frauen aus sogenannten ethnischen Minderheiten und Rentnerinnen bilden in den USA die unterste Bevölkerungsschicht. Sie leben im Ghetto, machen schlecht entlohnte Drecksarbeiten und gehören zur Masse der Obdachlosen. Frauen aus der zweiten und dritten Welt werden wegen ihrer Gebärfähigkeit als soziale und ökologische Bedrohung gesehen. In Deutschland versucht man ja zurzeit durch gezielte Zuwendungen Akademikerinnen dazu zu bewegen, Kinder zu bekommen. In der Slowakei werden Roma-Frauen zum Teil immer noch zwangssterilisiert. In einer Situation, in der die materielle und soziale Lage von Globalisierungsprozessen im Zuge von Globalisierungsprozessen zunehmend prekärer wird, entstehen nun auch neue Formen von Identitätsanforderungen, wie Schulz feststellt. Da die Existenz weder durch soziale noch finanzielle Leistungen der öffentlichen Instanzen noch durch Möglichkeiten der Subsistenzproduktion gesichert werden kann, bilden sich nun private, in Anführungsstrichen private Sozialformen heraus, die als Vermittlungsinstanz im Prozess individualisierender Vergesellschaftung fungieren. Hierbei handelt es sich um informelle Zusammenhänge, in denen die soziale Zugehörigkeit als rigide Identitätsanforderung gestellt wird. Ein Beispiel hierfür wären etwa Communities, die sich um den gemeinsamen Bezugspunkt Ethnie gruppieren. Ist der Existenzdruck der Grund, sich mit der ausgegrenzten Gruppe zu identifizieren, hat dies für Frauen oft fatale Auswirkungen. Trotz häufiger Gewalterfahrungen sind sie durch den Identitätsdruck dazu gezwungen, das hierarchische Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu akzeptieren. Derartige Identitätsmuster werden laut Schulz dann gewährt, wenn keine Möglichkeit besteht, wie sie sagt, eine formale Berufs- und Währungsidentität zu erwerben, wobei Schulz betont, dass es sich hierbei um ein Leitbild und nicht um die psychische Innenausstattung der meisten Menschen handelt, was möglicherweise zu hinterfragen wäre, also von meinem Standpunkt aus. Also ich finde halt so, dass gerade so die 90er Jahre halt so ein Jahrzehnt waren, wo man bloß geguckt hat, irgendwie, dass irgendwie so diese ganze psychische Inwendigkeit und was da eigentlich passiert, also so in der Psyche, also so emotional und so weiter und so fort, dass das alles so als Blackbox behandelt worden ist und dass das dann gar nichts so zu tun haben dürfte irgendwie, also mit so einem Innenleben von Leuten oder so. Also das ist das, wo ich vorhin auch gesagt habe, dass da jetzt auf einmal der Lacan wieder rausspringt sozusagen in der ganzen Diskussion, weil man irgendwie da halt auch gesehen hat, es ist irgendwie nicht hinreichend, um bestimmte Mechanismen zu erfassen. Diese Berufs- und Währungsidentität ist heute wesentlich durch drei Kriterien gekennzeichnet, so Schulz, entlang derer Ausgrenzung im Zeit ist gleich Geldzusammenhang funktioniert. Einer formalen Leistungsfähigkeit ohne Lehrzeiten, einer formalen Kompetenz, die explizit nicht Reproduktionsverantwortung mit einbezieht, einer formalen Professionalität, die ohne Bezug auf die in Privatzusammenhängen und als Geschlechterperson gemachten Erfahrungen ist. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass es neben Verelendungsvarianten freilich auch Edelvarianten der weiblichen Individualisierung gibt. Diese Edelvarianten zeigen sich etwa in Form gut situierter Berufsfrauen, die es zum Beispiel geschafft haben, im Hightech-Sektor oder in der Finanzbranche Karriere zu machen. Auch wenn der männliche Tigertyp flexibel, immer auf dem Sprung, leistungsstark, ungebunden, ohne Reproduktionsverantwortung, in diesen Bereichen zweifellos die größeren Chancen hat und oder auch darin, dass karrierebewusste, privilegierte Frauen für die Reproduktionstätigkeiten schlecht bezahlte Migrantinnen oder Frauen aus Osteuropa heranziehen. Trotz mancher Kritik scheinen mir das Bild der kleinen Selbstständigen und die festgestellte Tendenz der Jamaikanisierung der sozialen Verhältnisse geeignet zu sein, die neue Qualität der postmodern modifizierten Geschlechterverhältnisse im Zuge globaler und neoliberaler Entwicklungen zu charakterisieren. Dabei lassen sich die Schlacken der modernen Wertabspaltung in dieser neuen Qualität heute noch deutlich erkennen, was ich im Folgenden kurz herausstellen möchte. Die Kindererziehung liegt generell, auch in den westlichen Ländern, trotz Aufhebung oder Erosion, sagen wir mal, von Ehe und Familie fest in weiblicher Hand. Dementsprechend ergeben sich für Frauen andere Entscheidungsmaßstäbe als für Männer. Ihr Zeitbezug ist insofern ein anderer, als sie nicht bloß der Zeitsparlogik, wie Frigga Haug es nennt, verpflichtet sein können, die in der Globalisierungsära mit ihrem Just-in-Time-Prinzip noch drastischere Formen annimmt als im Fordismus. Des Weiteren obliegt Frauen hauptsächlich die Oikos-Verantwortung, die vom traditionellen Geschlechterverhältnis herübergekommen, nun aufgrund des Sichtbarwerdens sozialer Auflösungsprozesse und globaler Zerstörungen noch eine besondere Qualität annimmt, indem hier noch eine übergreifende Dimension ins Spiel kommt. In diesem Zusammenhang wird plastisch, was Frigga Haug einmal festgestellt hat, nämlich dass die zeitaufwendigen Reproduktionstätigkeiten zunehmend weniger erledigt werden können, nicht zuletzt durch das Ringen der Frauen auch um die materielle Erwerbsarbeitsexistenz, wie man an den Ausführungen von Schulz sehen kann, und ihnen trotzdem aber diese Reproduktionstätigkeiten sozusagen als Abfall zugewiesen wird. Dann drittens, in modifizierter Gestalt zeigt sich die Abspaltung weiterhin auch im Konstrukt der Frau als Natur, vermittelt über ihre Gebärfähigkeit, die nun paradoxerweise als ökologisch bedrohlich erscheint. In dieser verqueren, auch malthusianischen Argumentation wird implizit offensichtlich immer noch davon ausgegangen, dass Frauen Kinder parthenogenetisch, das heißt also aus sich selbst heraus wie die Seepferdchen, produzieren. Also ohne, dass man da so einen männlichen Part braucht oder so. Das gibt es bei Seepferdchen nicht. Die sind in sich selber abgeschlossen. Ja. Also das Gesamtresultat dieser Abspaltung in Ablösung ihrer modernen Form, in Auflösung ihrer modernen Form und somit im Gestaltwandel begriffen, ist wiederum eine spezifische Zurücksetzung von Frauen im Gegensatz zu Männern, eben auch in der epochalen Krise, angerede von der Krise der Männlichkeit zum Trotz. Die männlich konnotierte Leistungs- und Arbeitsexistenz ist vielleicht so gefragt wie nie zuvor. Obwohl, beziehungsweise gerade weil Männer ebenso zunehmend ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt sind. Gleichzeitig sind auch Frauen für Geld und Überleben zuständig, neben ihrer Reproduktionsverantwortung. Dass Frauen dabei männliche Funktionen übernehmen, gilt nicht nur für Drittweltländer, etwa infolge männlicher Migrationsbewegungen, sondern auch für die hochentwickelten Länder. So muss zum Beispiel eine zunehmende Zahl alleinerziehender Mütter auch hierzulande im Alltag Mutter und Vater zugleich sein. Es scheint so, als gingen wir wieder auf ein Eingeschlechtmodell zu, mit hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Frauen sind Männer bloß anders. Allerdings einem, das durch den klassisch modernen Wertabspaltungsprozess hindurchgegangen ist. Dabei treibt selbst dann, wenn allenthalben Auflösungsprozesse sozialer, ökonomischer und ökologischer Art sichtbar werden, Stichwort auch Klimaveränderungen natürlich, und damit einer Erosion des warmproduzierenden Patriarchats, ein androzentrisches, gesellschaftliches Unbewusstsein, Unwesen, und sei es noch in modifizierten Leitbildern, emotionalen Befindlichkeiten und Codes, die mit einer veränderten ökonomischen Lage einhergehen. Es kommt nun zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn die Institutionen, abstrakte Arbeit und Familie bei immer prekärer werdenden ökonomischen Verhältnissen obsolet werden. Durch die Finanzkrise 2008, die in eine veritable, also wahrscheinlich wird es noch mehr sichtbar als bisher, in eine veritable Weltwirtschaftskrise mündet, hat sich diese Situation freilich keineswegs verbessert, sondern sie spitzt sich noch zu, indem sich der Prozess der Globalisierung gewissermaßen wieder zurücknimmt. So gibt es zum Beispiel im Zuge des Absturzes der Mittelschichten mittlerweile Tendenzen, migrantische Dienstbotinnen wieder zurückzuschicken, die mit ihrem spärlichen Gehalt zu Hause ihre ganze Familie ernährt hatten. Die hiesige, gefallene Mittelschichtsfrau muss dies nun wieder selbst übernehmen. Dass Arbeitslosigkeit, Verarmung und Ähnliches zunehmen, also im Ganzen gesehen, jetzt nicht irgendwie so kurzfristig, so wo jetzt wieder also vom großen Aufschwung die Rede ist, sondern strukturell, also das weiß man ja auch schon seit Längerem. In dem Zusammenhang ist übrigens auch davor zu warnen, das vermehrte Auftreten von Frauen in der Ökonomie und Politik als Tendenz zur Auflösung des Patriarchats zu deuten. Aus der Frauenberufsforschung wissen wir, dass Frauen insbesondere dann in neue Berufsfelder eintreten, wenn diese abgewertet werden. Also was dann natürlich einem sofort einfällt, was da in letzter Zeit halt so passiert ist, dass irgendwie so der Koch und der, na wie heißt der Hamburger, der von Beust und der, na wie heißt der denn, unser Ex-Bundespräsident, Köhler. Der Köhler und so, ja, dass so eine Reihe irgendwie von so Abgängen gibt, irgendwie so die Ratten verlassen. Die männlichen Ratten verlassen das sinkende Schiff und irgendwie dann sieht man dann so diese Kraft, die heißt bezeichnenderweise auch noch Kraft, die irgendwie so stolz dahergeht irgendwo so, ich habe jetzt da die Macht, also und dann noch diese grünen Phase, so diese Feminate irgendwie, wenn eigentlich nicht mehr viel zu machen ist, ne? Also das fällt ja nun wirklich auf. Und das wäre eben so ein Punkt, also ich denke, daran sieht man das auch so, irgendwie, das wäre auch so ein Beispiel, irgendwie, dass wenn die Politik wird abgewertet, sozusagen Politikverdrossenheit haben wir ja schon länger, und in dem Moment kommen dann vermehrt Frauen mit Frauen rein. Das kennt man also auch so schon von früheren Entwicklungen her. Wenn immer Kapitän, wenn das Schiff untergeht. Genau. Und Schwule. Genau, und Schwarze. War das nicht immer Ziel der Politik, dass auch Frauen in verantwortliche Positionen kommen? Bitte? War das nicht immer Ziel der Politik, dass Frauen auch in verantwortungsvolle Positionen kommen? Ja, natürlich. Jetzt aber machen sie das und jetzt ist es aber nicht okay, weil es, das Schiff gerade sinkt. Ja, aber das ist ja so, irgendwie, da hat die Thürmerrohr, die hat damals so einen Aufsatz geschrieben, schon in den 80er Jahren. Als Putz- und Entseuchungsmittel. Genau, Weiblichkeit als Putz- und Entseuchungsmittel. Und da wird es eben diese Trümmerfrauengeschichte und so, die wird halt da irgendwie sozusagen, jetzt wo das Patriarchat irgendwie ökonomisch und ökologisch in die Krise kommt, jetzt auf einmal irgendwo kommen dann Frauen dran. Also und das ist ja auch komisch. Und irgendwie geht es dann womöglich auch noch damit einher, oder es geht auch damit einher, mit so einer Positivierung von Weiblichkeit, von so einer Trümmerfrauen und Krisenverwalterinnen Mentalität wird dann da irgendwo beschworen und Frauen sollen die Besseren oder Stärkeren sein. Also irgendwie so das, was früher mal war, Frauen als das schwache Geschlecht, das ist ja völlig weg. Frauen sollen heutzutage eierlegende Wollmilchsauen sein, die sollen alles können. Stark sollen sie sein, natürlich stark, die sollen alles können. Wer sich nicht die Verantwortung für den Kapitalismus reinbringen lassen, wenn er in die Krise kommt. Also das würde ich zurückweisen, irgendwie bin ich nicht vertraut, also das irgendwie ist das ja blöd, also irgendwie da an die, verstehst irgendwie ein Schiff zu betreten, das gerade sinkt, ne? Also irgendwie verstehst du, das musste da in so einem Verhältnis sein. Ich sehe das morgen noch nie sinken. Bitte? Das Schiff morgen noch nicht. Naja, gut, dann da reden wir aber, da machen wir das vielleicht mal separat, der Bobby. Genau, heute Abend und dann mache ich jetzt da einfach mal jetzt weiter. Genau. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Schlussteil, der eben, also das, was ich bis jetzt so gesagt habe, das steht ungefähr so in dem Geschlecht des Kapitalismus, das ich 2000 rausgebracht, das schon 2000 rausgebracht wurde. Und jetzt gehe ich jetzt noch so auf Queerpolitik und Queertheorie ein. Weil das nämlich so ist, wenn ich da eben rumfahre und referiere, da erlebe ich das halt immer wieder, also so, dass Queer irgendwie einfach als unhintergehbar betrachtet wird. Und wenn man da was dagegen sagt irgendwo, da muss man irgendwo Da muss man eigentlich immer Leibwächter dabei haben irgendwie, also damit man irgendwie da nicht verprügelt wird sozusagen. Was heißt denn das? Bitte? Wie? Was heißt das? Ich habe jetzt das immer noch. Was das bedeutet? Ja, das kommt, da komme ich jetzt schon drauf. Da komme ich jetzt drauf. Das erläutere ich jetzt kurz. Von der, ja, also, ich erkläre euch das jetzt. Queertheoretisches Fundament ist bekanntlich die Annahme, dass Männlichkeit und Weiblichkeit kulturell konstruiert sind, wobei auch Sex letztlich genderinduziert ist oder betrachtet wird. Judith Butler sieht dabei in der Travestie-Show ein probates Mittel, Zweigeschlechtlichkeit radikal unglaubwürdig zu machen. Nun ist man in Queer-Kontexten mittlerweile selbst dazu übergegangen, das, was einst Standardargument von Altfeministinnen gegenüber Queer war, mit hereinzunehmen, nämlich die materielle, objektive Ebene. Auch weiß man mittlerweile, dass die Flexi-Imperative des heutigen Kapitalismus traditionelle Geschlechterverhältnisse gar nicht mehr zulassen. Frauen dürfen heute gar nicht mehr Hausfrau sein, sondern werden qua Ideologie und Gesetz dazu verdonnert, doppelt vergesellschaftet zu sein. Am besten bei ganztägiger Berufstätigkeit soll ihre Gebärfähigkeit gefördert werden. Zumindest gilt Letzteres für Mittelschichtsfrauen. Problematisiert wird in Queer-Zusammenhängen längst auch die Dominanz des schwul-lesbischen Subjekts im Rahmen einer bestimmten Dominanzkultur, wobei neuerlich Ausschlüsse produziert werden. Die Judith Butler, die hat ja letztens da in dem Zusammenhang von sich reden gemacht, indem sie nämlich bei den Christopher Street Day sollte ihr so ein, wie heißt das? Na? So ein Preis halt verliehen werden für Zivilcourage. Und wo die gesagt hat, irgendwie, also da verzichtet sie drauf und irgendwie da sind rassistische Tendenzen in der Wir-Bewegung selber und sie will das sozusagen auf Fanal setzen und ist dann natürlich irgendwie breit durch die Presse gegangen, wobei man sagen muss, das war natürlich jetzt die Queer-Ikone überhaupt, so die Butler. Das ist, wird eigentlich schon längere Zeit, schon ein paar Jahre lang problematisiert, also das mit diesen Ausschlüssen. Also, und schließlich kommt man dann eben auch so in diesen Queer-Kreisen auch wieder auf das gute alte Reproduktions-Produktionsverhältnis zurück, herübergekommen aus altfeministischen Theorien, als Erklärungsgrund für die nach wie vor bestehenden Gender-Missverhältnisse. Wenn die Krisenverhältnisse immer sichtbarer werden und seit Jahren eine Marx-Renaissance im Anzug ist, muss dieser neuen Tendenz Tribut gezollt werden, ungeachtet der Argumente, die Altfeministinnen gegen Queer schon in seinen theoretischen Prämissen aufzubieten hatten. In frisch fröhlicher Fahrt, um mit Adorno zu sprechen, werden so Queer und alte marxofeministische Ansätze umstandslos zusammengerührt. Auf einmal gibt es einen Queer-Feminismus, ein, soweit ich sehe, neuer Terminus, der erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist. So schreibt zum Beispiel Gabriele Winker in dem Buch Queerfeministische Kritiken am Neoliberalismus. Konkret historisch wurde mit der Herausbildung kapitalistischer Strukturen ein großer Teil der Reproduktionsarbeit außerhalb des kapitalistischen Verwertungssystems in heterosexuellen Familien und dort vor allem von Frauen erbracht. Die Anprangerung patriarchaler Herrschaft und Heteronormativität, wie es gut postmodern heißt, nimmt hier ihren Ausgangspunkt in einer hierarchischen Zweigeschlechtlichkeit und in diesem Zusammenhang auch von aus einer altdekonstruktivistischen Perspektive sozusagen, von dualistischen Produktions-Reproduktionsverhältnissen, die in der klassischen Butlerschen Perspektive Anfang der 90er Jahre geradezu lächerlich und unmöglich gemacht werden sollte. Dabei fügt sich eine eklektische Amalgamierung von materiellen und dekonstruktivistischen Perspektiven freilich auch in einer postmodernen Anything-Goes-Haltung ohne weiteres ein. Wohin eine derartige Verquasung führt, wird neuerdings deutlich, wenn es um praktische Perspektiven geht, was in der Krise zu machen sei. So monieren etwa ganz gerbig ein kapitalozentrisches Denken, das sich um Kapital und Arbeit zentriert, anstatt diese zu dekonstruieren und andere soziale Disparitäten beziehungsweise Zwischenidentitäten in den Blick zu nehmen. Frauen, Schwule, Freelancer, Hackernerz und so weiter werden so unvermittelt auf eine Stufe gestellt. Zwar wird auch bemerkt, dass Frauen in Hackernerz-Netzen kaum anzutreffen sind. Man erwähnt alibimäßig Intersektionsdebatten und Hierarchien, die Querzusammenhänge durchziehen. Also Intersektionsdebatten, das sind Debatten, wo es um den Zusammenhang Rasse, Klasse, Geschlecht geht. Allerdings bleibt es alles ohne Konsequenzen, also für eine derartige Queerkritik. So stellt in demselben, in demselben Artikel ganz gerbig fest, denn überall auf der Welt passieren auch Sachen, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Menschen gehen Beziehungen zueinander ein, arbeiten zusammen und vernetzen sich, entwickeln tolle Projekte und erfinden unglaubliche Geräte. Sie schaffen sich Freiräume, sie experimentieren, sie weichen lustvoll ab. Zitat Ende. Behauptet wird, der Kapitalismus sei nicht normal. Vielmehr gäbe es schon immer nicht kapitalistische Praxen, die über ihn hinausgingen. Derartige Vorstellungen begreifen nun, ähnlich wie Judith Butler für die Geschlechtsidentität vorgeschlagen hat, den Kapitalismus als bloße regulative Funktion. Regulative Fiktion, genau. Also Zitat von ganz Gerbig. Hier zeigt sich, wie ein ökonomisch gewendeter Dekonstruktivismus wieder in den kulturalistischen Zirkel mündet. Der negative Vergesellschaftungsmodus ist jedoch kein umdeutbares symbolisches Konstrukt, sondern eine übergreifende, harte, objektive Realität. Dass der Wert sein anderes immer schon braucht, wird hier geflissentlich übersehen. Vielmehr wird diesem anderen bei aller Verschiedenheit ein Bessersein, ein per se schon transzendierender Charakter angedichtet. Es kommt so zu einer Differenzhypostasierung, wobei dann alle Differenzen wieder gleich sind und alle in der Gemeinschaft der solidarischen Ökonomie und des Commons vermeintlich aufgehoben sind. Care im Sinne bisheriger weiblicher Reproduktionstätigkeit soll beim gemeinschaftlichen Queertanz bloß ein Beispiel unter vielen sein, und so findet unter der Hand eine Dethematisierung bis heute weiblicher Reproduktionstätigkeiten und entsprechender zentraler Strukturen statt, wie in der jahrhundertealten patriarchalen Tradition. Männliche Suprematie, die nicht nur in Antifa-Kreisen auffällt und sich vielleicht umso mehr geltend machen muss oder will, wenn auch Männer die Hausfrauisierung droht, bleibt so unbehelligt. Meiner Erfahrung nach ist es in einschlägigen Szenen fast unmöglich, Einwände gegen Queer zu erheben. Queer ist mittlerweile zu einem Lebensgefühl geworden, das argumentativ nicht mehr erreichbar ist, Und auf das, selbst wenn einem die Argumente ausgehen, stur bestanden wird, beziehungsweise es kommt zu absurden Umbauten und Anbauten, wie ich gezeigt habe. Von der Warte, ja, Moment, muss ich mal wieder einen Schluck nehmen. Von der Warte der Wertabspaltungskritik ist nüchtern zu konstatieren, dass neue Auswege aus dem patriarchalen Kapitalismus nur dann gefunden werden können, wenn die Gesellschaft beziehungsweise heute Weltgesellschaft in Rechnung gestellt werden und übergreifende Ebenen im Gegensatz zu einer bornierten Gemeinschaftsperspektive auch in Rechnung gestellt werden, bei gleichzeitiger Skandalierung sozialer Disparitäten, nicht zuletzt auch von Frauenunterdrückung, die sich in der Gestalt der kleinen Selbstständigen heute in neuer Form vor sich hin weht, sozusagen. Ja, also jetzt lasse ich das jetzt mal. Also mir geht es halt da jetzt auch so darum, also ich denke halt auch, dass das eigentlich irgendwie auch so für die Diskriminierung von Schwulen und Lesben eigentlich nicht sehr viel bringt, also so dieses Konzept von der Butler und das also so mit der Travestie-Show und auch so dieses Queeren von Gesetz und Ökonomie und sonst noch was. Also ich denke, dass da ganz anderer Zugang eben gefunden werden müsste. Also ich denke auch, dass das eigentlich entgegen der eigentlichen Intention so das Stereotyp, also die Vorstellungen, also die halt so Otto Normalbürger so von Schwulen und Lesben hat, also eher noch bestärkt, anstatt irgendwie auch so schwule und lesbische Identitäten irgendwie oder Stereotypen in Frage zu stellen, wie es die Queerbewegung also gleichermaßen irgendwie für sich in Anspruch nimmt. Und ja, und ich finde halt, also was diesen ganz gerbig Aufsatz angeht, da hat jetzt mittlerweile auch so eine Discussion stattgefunden auf dieser Homepage von Aranka. Ja, und das sind dann zum Teil ganz komische, also ganz seltsame Einwände. Zum Beispiel hat da einer geschrieben, ja, also irgendwie, die sind ja da ausgerechnet jetzt irgendwo mit Lohnreduktion und sonst noch was, soll es Kapital und Arbeit nicht mehr geben. Und von den Gewerkschaften wollen die auch nichts mehr wissen und so. Und da müsste man doch das Kapitalverhältnis reinbringen, im Gegensatz jetzt zu ganz gerbig und so. Also wo die dann auf einmal irgendwo bei dem Ansatz, bei diesem Wir-Ansatz von ganz gerbig, wo die dann auf einmal wirklich so, also auf die plumpeste Art altmarxistisch irgendwie argumentieren. Ne? Und es ist überhaupt auch sozusagen, also was ich halt so feststelle, bei dieser Queer-Debatte, da werden ja nun Ausschlüsse thematisiert, ne? Also das mit rassistische Ausschlüsse war ja jetzt klar mit der Butler, dann auch das mit der Klassengeschichte, aber eins wird nicht thematisiert. Da kommt ihr nie drauf. Sexismus wird in der Bewegung nicht thematisiert. Und da lese ich jetzt einmal, da lese ich jetzt einmal was vor, also was wirklich irgendwie hanebüchen ist. Also bloß ein paar, drei so kleinere Passagen. Da geht's um so ein Buch, das hat eine gewisse Fuchs-Sabine herausgegeben. Das Buch heißt Femme, radikal, queer, feminin und es bespricht jetzt eine im Argument. Und er schreibt so über dieses Buch. Erfrischend ist im ganzen Aufsatz von Femme die angestrebte Erweiterung der Wahrnehmung von Queerness. Weg von der hinlänglich bekannten Beachtung des queer-maskulinen Genders, welche zu einer einseitigen Besetzung des eigentlich weitaus vielgestaltigeren Feldes queerer und alternativer Repräsentationen von Genderidentitäten und Verkörperungen und zu einem regelrechten Male-Bias der meisten transnationalen Gender-Szenen geführt hat. Femme will hier einen Gegenpol schaffen. Aus frauenpolitischer Sicht sehr zu bedauern ist die Pauschalierung, die insbesondere die Herausgeberin selbst in Hinsicht auf feministische Aktionsforschungen und Frauenbewegungen betreibt. Diese werden nicht in ihren vielschichtigen Strängen und Strömungen erläutert, sondern vereinheitlicht und als veraltet sowie queerfeindlich stilisiert. Und dann noch zum Schluss. Form ist trotz der Kritik hoch anzurechnen, dass den bislang ausgeblendeten Feminitätskonzepten der Queerszenen Beachtung geschenkt wird, wodurch der Band ein folgerichtiges und beinahe überflüssiges Aufbegehren von szeneintern marginalisierten Ansätzen und Aktionsformen darstellt. Dass dabei zuweilen unkritischer Weiblichkeits- und Zuschreibungspositivismus betrieben wird, irritiert und bringt die Gefahr, dass die aufkommende Femmebewegung auf der Suche nach Selbstorientierung zuweilen in Zuschreibungssackgassen steuert. Also was soll denn das jetzt? Die Queerbewegung ist sowieso irgendwie, also da wirklich irgendwie hat ein Wählbias. Es soll, was nicht skandaliert werden, was offensichtlich ist. Es wird sich gegen Artikulation und Skandalierung ausgesprochen und auch noch für eine weitere irgendwo Zuschmierung irgendwie der ganzen Problematik. Und da reicht's mir. Jetzt machen wir aber eine Pause. Nur noch eins, also es würde mich mal interessieren, weil jetzt vorhin von dir jetzt die Frage kam, was ist queer überhaupt? Ich meine, für mich wäre das, wäre ich so lange schon mit Roswitha zusammen und hätten wir nicht diesen Doppeldiskurs immer, vermutlich auch nicht so einfach, weil es ist eine Erfahrungstatsache, dass schon seit Jahrzehnten, auch in der Linken, diese feministische Diskurs, die Theorie, da gibt es ganze Bibliotheken voll, ja, von dem ja eher ja, Männern oder männlich bestimmten Szenen und Zusammenhängen eigentlich kaum wahrgenommen wird oder nur teilweise oder punktuell und dass vielleicht manche Begriffe dann, die jetzt Roswitha so selbstverständlich gebraucht, die vielleicht einigen, ich hoffe wenigstens Jüngeren, auch so präsent sind, keineswegs allgemein verständlich sind. Ne? Also das, obwohl das eine Menge Leute sind, die sich darauf beziehen, eine ganze Studentengeneration kann man fast sagen, ne? Ist dann vielleicht nicht allen klar, wovon die überhaupt. Ja, wobei man allerdings sagen muss, ich meine, gerade so in diesen Antifa, sag doch mal was. Irgendwie. Das ist sehr beliebt, ja. Na, also das war es von den Jüngeren. Ganz zweifelbar. Ja, genau. Also ich habe es zuerst so mitgekriegt, erstmal rein habituell äußerlich, dass eigentlich durchaus sehr heterosexuelle Männer von ihrer. Aber Bobby, jetzt hättest du mir erst eine Pause machen. Also sozusagen das Weibliche in sich entdeckend, zwar gleichzeitig von der persönlichen Erfahrung her, zwar gleichzeitig Bodybuilding machen und Motorradbastler sind. Aber eben auch im Rock rumlaufen. Ne? Also um sozusagen diese habituelle, also diese vermeintliche Dekonstruktion der Geschlechtsidentitäten. Ne? Also das wäre so ein Schlaglicht. Ne? Und das Problem, was dabei auch von Roswitha jetzt da thematisiert worden ist, es geht eigentlich darum, wenn ich das bloß dekonstruieren will, wenn ich sage, das sind bloß irgendwelche Konstrukte, und Männer und Frauen gibt es eigentlich gar nicht, dann wird es natürlich immer schwerer, sowas wie patriarchalische, asymmetrische Verhältnisse überhaupt noch zu thematisieren. Nicht? Dann laufen wir alle mit Masken rum, die Männer sind Frauen, die Frauen Männer, und wo ist dann noch die Unterdrückung? Was steht ich bloß ohne meinen Übersetzer?